Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 8 – Die Verzögerung. Die Buchstaben erschienen mit einer leichten Verzögerung am Schirm. Diese war jedoch unterschiedlich lange. So brauchte man zum Tippen des Buchstaben N deutlich länger als zum Tippen des Buchstaben E, wie er es bemerkte. Er stellte Überlegungen an, ob es an der grammatikalischen Tatsache liegen könne, dass ja der Buchstabe E ein Selbstlaut war und seiner Natur gemäß ja auch einem Menschen leicht über die Lippen ging. Möglicherweise lag es aber auch nur daran, dass der Buchstabe N so weit hinten im Register der Maschine angereiht war, so wie er ja auch im Alphabet hinter dem E liegt. Die Maschinen, dachte er es tiefgründig, während seine Finger unablässig tippten. Die Maschinen sind uns bereits sehr ähnlich und sie sind mindestens genauso unergründlich wie wir. Jedenfalls kam es eben aufgrund einer solchen unvorhersehbaren Verzögerung bei der Eingabe des Öfteren auch zu Tippfehlern. Diese mussten natürlich korrigiert werden. Was diesen ganzen Vorgang jedoch verschlimmerte, war, dass diese unberechenbare Verzögerung auch bei der Korrektur der bereits eingegebenen Zahlen und Buchstaben stattfand. So wurden auch korrekt eingegebene Buchstaben irrtümlich wieder entfernt, was seinerseits eine weitere Verzögerung der Eingabe nach sich zog. Ende des 8. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Musik.